Can you imagine, King Lord? Könnt ihr das euch vorstellen, Leute? Wir sind zurück. Live! In einem Live. Would have ever believed that? Wer könnte das schon glauben? Everything is possible. Alles ist möglich, Nicole. Last weeks have been very intense. Die letzten Wochen waren sehr intensiv. The last few days have been really, really intense. Die letzten paar Tage waren sehr, sehr intensiv. For me. My body now is saying it's 3 o'clock in the morning. Mein Körper sagt, es ist 3 Uhr morgens jetzt. But I'm going to do live because I love you people. Aber ich werde doch ein Live machen, weil ich euch liebe, Leute. And tomorrow I've got to train for my wife's marathon. Morgen werde ich trainieren für den Marathon meiner Frau. Pray for me people. Ihr könnt für mich beten, Leute. So, 29 kilometers. 29 Kilometer. Yeah, it's going to be tough. Wow, das wird herausfordernd sein. Aber ihr könnt das machen. Let's find out. Wir werden das rausfinden. All right, people are coming in. Okay, die Leute kommen rein. 300 people, give me another minute and then off we go. Wir sind 300 Leute, gebt mir noch eine Minute und dann werden wir starten. Things are amazing. Die Sachen sind unglaublich. But you know what? Aber wisst ihr was? The longer I live and the more time I just pray about it. Je länger ich lebe und umso länger ich darüber bete, umso klarer wird es mir, in welcher ernsten Zeit wir drin leben. I mean, really, really serious. So wirklich, wirklich ernst. I'm telling you, everything is being prepared for the return of Jesus. Ich sage euch, alles ist vorbereitet, dass Jesus wiederkommt. But before that, everything is being prepared for the most terrible time that you can imagine. Aber bevor das ist alles vorbereitet auf die schlimmste Zeiten, die je da gewesen waren. The best time for us. Aber auch für die beste Zeit für uns. You know, I'm seeing things being fulfilled. Ich sehe, wie Dinge erfüllt werden. I've been declaring and prophesying for the last 4 years. Wo ich die letzten 4 Jahre deklariert und prophetisiert habe. It's amazing how everything is being shaken. Es ist krass, wie alles gerüttelt wird. It's amazing how churches all over the world are shaken. Es ist unglaublich, wie die Kirchen auf der ganzen Welt gerüttelt sind. I don't know if people are watching me who are taking part of my mentoria. Hey Leute, ich weiß nicht, ob es da Leute hat, die auch einen Teil von meiner Mentorengruppe sind. Aber wenn ihr es sind, dann könnt ihr mir einen Gefallen tun. Will you give me some feedback, send it under the directory Instagram and then Rafa will pass it on to me. Könnt ihr mir eine Nachricht machen auf mein Instagram und Rafa wird es dann mir weiterleiten? Because I need compliments. Also nicht, weil ich Komplimente brauche. No. Nein. Just tell me I like it. Aber sag mir einfach, es gefällt mir. Es gefällt mir nicht. Tell me, I want you to do this or that. Oder sag mir, ich möchte, dass du das machst oder jenes. Idea, because it's the first time I'm doing this. Oder gib mir einfach eine Idee, weil es ist das erste Mal, dass ich das mache. So just let us know what you think about it. Und lasst uns einfach wissen, was ihr darüber denkt. Thank you. Danke vielmals. Right, let's talk about angels. Und lasst uns nun über Engel reden. Über Engel. Wow. The first thing we need to understand is the reality of the spiritual world. Also das erste, was wir verstehen müssen, ist die Realität der geistlichen Welt. Excuse me. What is this? So, do you know that for me it is shocking. But I mean, it's shocking. Für mich ist es schockierend. For Christians, I didn't bring any water. Hast du Wasser? No, it's alright. Ich hole mir, ist okay. I ran all day long and I didn't drink. Ich bin den ganzen Tag umhergerannt und habe nicht getrunken. Yeah, but because of that, it's so hot. Es ist so heiß. But don't worry about it. Aber es ist egal. I'm well. Alles gut. Geht mir gut. So a lot of people don't even understand the reality of the spiritual world. So viele Leute verstehen diese Realität der geistigen Welt nicht. Which is the unseen world. Weil es die unsichtbare Welt ist. The Apostle Paul said. Und das ist, was der Apostel Paulus sagt. Apostle Paul said the things that we see, they are temporary. The things we don't see are eternal. Er sagt, die Dinge, die wir sehen, sind temporär und Dinge, die wir nicht sehen, sind etern, also ewig. Hör zu. I love this scripture. Ich liebe diesen Vers, diese Schrift. Therefore we look at what is not seen. Denn Paulus sagt, deshalb schauen wir auf das, was wir nicht sehen. Du genauer bist du. How can you look at something you don't see? Wie können wir etwas anschauen, was wir gar nicht sehen? Erinnert euch. Don't forget. Und vergesst es nicht. We're gonna get back to this later. Wir werden später darauf zurückkommen. So Paul is actually literally saying, we make a decision to look at things that you can't see. Aber Paulus sagt, wir machen eine Entscheidung. Wir entscheiden uns, auf das zu schauen, was wir nicht sehen können. So what we see is temporary, but we don't see, that's eternal. Und dann sagt er, weil das, was wir sehen, ist temporär und das, was wir nicht sehen, ist ewig. Die Engel sind ewig. Und sie werden nie aufhören zu existieren. So you have to learn to look at what you don't see in order to really interact with the spiritual world. So müssen wir zu lernen, das zu sehen, was man nicht sehen können, zu mit der unsichtbaren Welt interagieren zu können. We believe so much more in the visible than in the invisible. Es ist unglaublich, wie die Leute viel mehr in das glauben, was sie sehen, denn das, was unsichtbar ist. Just think about Hebrews chapter 11 verse 1. Denke an Hebräer Kapitel 11. It is the evidence of things not. Ich glaube, ist die Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Once you see it, you need no. Weil wenn du es mal siehst, dann brauchst du kein Glauben mehr. Hör mal zu. At this Saturday we are going. Friday we are going to Guyana. Am Samstag gehen wir zu Guyana. Wir haben dort unser EPS. I'm going to teach about signs, wonders, miracles. Und ich werde dir über Zeichen, Wunder und Heilung reden. Und denk darüber nach. Most Christians believe much more in their symptoms than they believe in the infallible. Viele Christen glauben viel mehr an ihre Symptome als an das Wort Gottes, das steht. So, na palavra para livro de Deus. Denk darüber nach. Listen, if I lay my hands on people and pray. Wenn ich meine Hand auf Leute lege und für sie bete. And the symptoms do not. Und die Symptome verändern sich nicht. So, in this instance. In diesem Augenblick. Do you know what's going to happen? 90% of all of the cases. Wisst ihr, was dann passiert? 90% aller Fälle. Das ist, was passiert. They believe more the symptoms which they can perceive with their natural senses than the invisible, which is. Lay your hands on the sick and the sick shall. Sie glauben mehr an ihre Symptome, die sie gerade jetzt sehen, als das, was unsichtbar ist und das, was die Bibel sagt, legt die Hände auf und sie sind geheilt. So denkt daran. It's terrible how the unseen spiritual world we don't even accept it as a reality. Es ist unglaublich, wie die Welt, die unsichtbare Welt, die akzeptieren es nicht als unsere Realität. So first of all, we've got to come to this understanding that the unseen world is. Also zuerst einmal müssen wir zu diesem Verständnis kommen, dass die unsichtbare Welt real ist. Entendimento de que o mundo que não é visto não é real. Ele é real. That's what we have to really believe. Das ist, was wir wirklich glauben müssen in unseren Herzen. While we walk on earth, wenn wir auf dieser Erde, während wir auf dieser Erde gehen, sollten wir eigentlich im Himmel leben. So we walk right here on this natural world, but in reality our life. Also wir leben hier in diesem natürlichen Welt, aber in der Realität leben wir auch im Himmel. Aber Reinhard, ich kann ja nichts von diesem sehen. Because you have not learned to look at the. Ja, weil du nicht gelernt hast, auf das Unsichtbare zu schauen. I was in a car shop today. Ich war in einem Autohandel heute. Concessionário de carros, because I sold his car and bought my. Weil ich habe sein Auto verkauft und habe mir selber ein Auto gekauft. Nice, he's letting me. He's so nice. He's letting me sell his car to put as a down payment. Er ist so lieb, er lässt mich sein Auto verkaufen, dass ich jetzt eine Anzahlung brauchen kann für mein Auto. Es hat nicht viele Leute, die Söhne haben, wie ich habe. Aber egal, als ich da in diesem Autohandel war, da sah ich einen Engel, der ganz nahe bei uns war. Einmal, als wir wenn wir lernen, das Unsichtbare zu sehen, werden wir überall um uns herum Engel zu sehen. Aber etwas, was ich als erstes sagen möchte, ist, dass wir lernen müssen, das Unsichtbare zu sehen und daran zu glauben. Überleg mit mir. How many decisions do we make based on the natural instead of based on the invisible? Wie viele Entscheidungen treffen wir basierend auf das Natürliche anstelle vom Übernatürlichen? This is something so. Das ist etwas, was falsch ist. When there is a problem or a crisis that we face, here is usually our first. Wenn ein Problem ist oder eine Krise, die wir konfrontieren, dann ist das normalerweise unsere erste Reaktion. Find a solution in the natural world. Lasst uns eine Lösung im Natürlichen finden. Why do we do this? Wieso machen wir das? Who has trained? Wer hat uns so gelernt, trainiert? Who has taught us that's the way we're supposed to? Wer hat uns gelernt, dass wir so leben sollten? Das ist schlimm. It's a behavior. So we've got to understand that we must stop immediately reacting in the natural. Dann müssen wir lernen, dass wir aufhören müssen, sofort im Natürlichen zu reagieren. Reação imediata no natural. We've got to ask the Lord always to open the eyes of our heart so we can see the unnatural, the supernatural. Wir müssen den Herrn fragen, dass er uns unsere Augen des Herzens auftut, dass wir das Übernatürliche, das Unsichtbare sehen. Natural. So we have to learn that the supernatural invisible world is a reality. Wir müssen lernen, dass die übernatürliche, unsichtbare Welt eine Realität ist. Und invisible ist real. That's the first key I wanted to learn. Und das ist der erste Schlüssel, den ich euch heute lernen will, für mit den Engeln zu interagieren. Make a radical decision today. Ihr müsst heute eine radikale Entscheidung treffen. That with all of your heart you believe in the unseen spiritual world. Dass ihr mit all eurem Herzen in diese übernatürliche, unsichtbare Welt glauben wollt. Und die Bibel redet über das Gesetz des Glaubens. Und Glauben funktioniert wie dieses Gesetz der Schwerkraft. Wenn du dieses Gesetz der Schwerkraft anwendest, wird es immer Resultat bringen. Ich komme gerade zurück von einer sehr intensiven Reise nach Deutschland. Very close and wonderful. Und ich hatte dieses Gespräch mit sehr engen Freunden von mir. Muito próximos meus. I don't want to tell anything. Und ich werde keine Details sagen. Es ist zu persönlich. But here's what, aber das ist, was ich sagen möchte. I wanted to say, it is so hard for, and I told them, it's so hard for Christians to confront their own hearts of unbelief. Und was ich sagen möchte, ich habe Ihnen gesagt, es ist so hart für Christen, ihr eigenes Herz von Unglaube zu konfrontieren. You see, people say, weil Leute haben mir gesagt, Brandon, when somebody doesn't get healed, you can't tell them, oh, if you would have believed, you would have had a miracle. Weil Leute haben mir gesagt, weißt du, wenn Leute nicht geheilt werden, kannst du ihnen doch nicht sagen, es ist wegen deinem eigenen Unglauben. Das ist sehr hart. Put this pressure on people that und du kannst ja diesen Druck nicht auf diese Leute legen, dass sie glauben müssen. Und das ist, was ich den Leuten gesagt habe. So, what do you want me to do? Ja, was wollt ihr denn? Wollt ich, dass ich lüge? Like, the fact is, if we believe, the spiritual world will become natural and visible to us. Weil die Realität ist, dass wenn wir glauben, wird die übernatürliche Welt einfach real für uns. The fact is, if we believe, the angels will become, we will begin to interact. Weil die Realität ist, dass wenn wir glauben, werden wir anfangen, mit den Engeln zu interagieren. Aber sie haben so Angst, unser Herz des Unglaubens zu konfrontieren und zu sehen. Und das ist das Erste, was wir lernen müssen zu tun. Und Leute haben mir gesagt, Reinhard, ich habe von dir gelernt. So I'm just gonna give commandments to the angels and see what's und ich werde mal anfangen, ein bisschen Befehle zu geben, Engel, und schauen, was passiert. Listen, all the angels are gonna laugh. Aber wisst ihr, die Engel werden euch auslachen und ihre Köpfe schütteln. Because the angels understand the whole spiritual world and they know that everything in the spiritual world works. Weil die Engel verstehen diese ganze geistliche unsichtbare Welt und sie wissen, wie sie funktioniert. Sabe que o mundo espiritual funciona só pela fé. Everything in the spiritual world that you experience works on the law. Alles, was ihr erfahren könnt in dieser geistlichen Welt, funktioniert mit dem Gesetz des Glaubens. Und Leute haben mir gesagt, ich habe dieses Engelding ausprobiert, aber bei mir hat es nicht funktioniert. Ja, logisch funktioniert es nicht, wenn ihr versucht und hofft, dass etwas passiert. It's a world of faith. Es ist eine Welt des Glaubens, meine Freunde. I want you to understand, you have to make a choice to believe that the unseen spiritual world is an absolute. Und ich möchte, dass ihr versteht, dass ihr glauben müsst, dass diese unsichtbare Welt ist eine totale reale Welt. Okay, that's the first key I'm going to give you, and you have to apply it. If not, there's not. Also das ist der erste Schlüssel, den ich euch geben möchte, und wenn, aber ihr müsst es anwenden, sonst kann ich euch auch nicht helfen. Give us the second key, then. Und da ist ein zweiter Schlüssel, den ich euch geben möchte. Jesus hat gesagt, it is a greater thing to see an angelic activity than to have a very clear and powerful prophetic word of God. Es ist etwas Größeres, Engel zu sehen, als ein prophetisches Wort oder ein Wort der Erkenntnis zu haben. Poderosa, ver anjos é maior que isso. Denkt darüber nach. If I would have a powerful word of knowledge, wenn ich ein kraftvolles Wort der Erkenntnis jetzt gerade haben würde, zum Beispiel, there's somebody watching me right, es ist jemand, der gerade jetzt zuschaut, and you've lost your job just very, very, very, und du hast deine Arbeit vor ganz, ganz kurzem verloren. Du bist gefeuert worden. Unexpectedly. Du hast es nicht erwartet. And when you've been fired, this completely messed with your. Und als dir gekündigt wurde, da hat es etwas mit deinem Herz gemacht. And now you went home. Und du bist nach Hause gegangen, total zerstört. And you did not know what's going to happen. Und du hast nicht gewusst, was in der Zukunft passieren wird. But the Lord is saying to you, you should. Aber der Herr sagt zu dir, du musst keine Angst haben. Because you being fired was a completely. Weil dass dir gekündigt wurde total, war total ungerecht. This is going to bring justice to you, your child, and he will give you a better place to work in, and where you. Und der Herr der Gerechtigkeit wird dir einen besseren Arbeit geben für dich und dein Kind und dir eine bessere Position geben. See, that was a very specific word. Habt ihr gesehen, das war ein ganz spezifisches Wort. Instance, I said, is actually a true word of knowledge. Somebody's watching me, and that's exactly how. Und es ist eigentlich ein richtiges Wort der Erkenntnis. Jemand schaut gerade zu und es trifft auf diese Person zu. So, I'm gonna give you another very. Und ich werde euch jetzt ein anderes ganz klares prophetisches Wort geben. There is somebody who's been to the doctor. Es hat jemand, der zum Doktor ging. And yes, it's hot in here. Ja, es ist wirklich heiß hier drin. Wir werden die Klimaanlage anschauen. Ich werde verschauen, die Janelas, und nós vamos colocar o ar condicionado. Quentíssimo! Quentíssimo! Ontem eu estava correndo em 8 graus ontem de manhã. Als ich in Deutschland war, da war es nur 8 Grad und es hat geregnet. Hier ist es heiß. The doctor has diagnosed. Aber die Ärzte haben jemand hier diagnostiziert. With a serious problem in the gallbladder. Mit einem schweren Problem in der Blase. Also this problem in the gallbladder. Und wegen diesem Problem in der Blase. In fact, the doctor wants to. He wants to do surgery on you. Will der Arzt operieren? Aconselhou uma cirurgia para você. But the Lord is saying, aber der Herr sagt, you won't need surgery. Você não, du wirst keine Operation brauchen. You're going to be healed before this life is over. Weil du bist geheilt, bevor dieses Life zu Ende ist. You will be able to eat all the things that you really like to eat without suffering the terrible consequences that you had before. Du wirst alles essen können, was du möchtest, und keine Konsequenzen davon tragen, so wie du es vorher hattest. Yes. And you've been sick all the time. Even so much that you kept throwing up. Und du warst so krank, dass du sogar immer erbrechen musstest. And then someone said, "Wow, yeah." Of course. Yeah. Anyhow, so look, blah blah blah. So here's what the Lord is saying. Also das ist, was der Herr sagt. You're going to be healed before this life is over. Du wirst geheilt sein, bevor dieses Life zu Ende ist. Life is over. You will be able to eat, and you will not be able to feel sick and be throwing up again. Und du wirst geheilt sein, bevor das Life zu Ende ist. Es wird dir nicht mehr schlecht sein und du kannst alles essen, was du willst. Also das ist ein ganz klares prophetisches Wort und viele Leute sind sehr beeindruckt davon. Wow, that's incredible. Sagen, wow, das ist doch unglaublich. Yes, it is incredible. Ja, es ist unglaublich. I agree with you. Ich bin einverstanden mit euch, aber hört mir zu. Aber es gibt viele Leute, die solche Dinge prophetisiert haben, sehr kraftvoll. Aber sie haben nie geglaubt, dass sie mit Engeln interagieren sollten. And that's very wrong. Und das ist sehr falsch. Listen, I had a prophetic dream on, I don't know which night. Hört mir zu, ich hatte I think it was Saturday night. Ich hatte einen prophetischen Traum Samstagabend? Yeah, I think so. Ich glaube, es war Samstag. It was Friday night. Vielleicht war es auch Freitag. Dream so much and I don't remember which day I dreamt about. Aber ich träume so viel und dann weiß ich nicht mehr, welchen Tag ich geträumt habe. Before I go to bed, I asked the Lord to give me a prophetic dream. Aber ich war in Europa und ich habe den Herrn gebeten, mir ein prophetischer Traum zu geben, wie ich es immer mache. It's really powerful prophetic dream. Und der Herr hat mir diesen kraftvollen prophetischen Traum gegeben. Ich saß auf einer grünen Wiese and there was a lake in front of us. Und es war ein See gerade vor uns. And I was sitting there with some of my students from the EPS. Und ich war dort mit einigen meiner Schüler vom EPS. Wir saßen dort. Und das ist, was passiert ist. Suddenly this guy came around. He's a very wonderful man of God from this country that I know and I love and I respect very much. Es kam so ein Mann zu uns und ich kannte diesen Mann. Er ist von diesem Land und ich respektiere ihn sehr. Er ist sehr wundervoll. Along, I said to him, und als er so kam, sagte ich zu ihm, hey, teach us to walk in the supernatural. Hey, kannst du uns lernen, auf dem Wasser zu gehen? I had my students with me from the prophetic and supernatural school. Weil ich hatte meine Schüler mit mir vom EPS, dieser Schule vom Übernatürlichen und Prophetischen. Und er sagte, okay, ja, ich werde dich lernen. Ich werde dich lehren, wie über das Wasser zu gehen. Und er ist über das Wasser gerannt, so schnell, dass seine Füße das Wasser fast nicht berührt haben. Und er ist dann auf der anderen Seite angekommen und hat einfach glücklich gesmiled und ist weggelaufen. Und ich habe dann den Schülern gesagt, jetzt weiß ich, wie auf dem Wasser zu gehen. I said, my whole life since I was a child, I've desired to learn to walk upon the water. Ich habe gesagt, seit ich Kind bin, habe ich gewünscht, auf dem Wasser zu gehen. And I said, the key is the speed. Und ich habe gesagt, der Schlüssel ist die Geschwindigkeit. Desculpa, a chave é a velocidade. Because he was running so fast, his feet hardly touched the water. Weil er rannte so schnell, dass die Füße das Wasser fast nicht berührten. He heard me all the way on the other side of the lake. Und er hörte mich von der anderen Seite des Sees. And he turned around. Und er ist umgedreht und hat gesagt, ele disse, a velocidade não é a chave. Der Schlüssel ist nicht die Geschwindigkeit. Very, very slow and he did not sink. Und er ist zurückgelaufen über das Wasser ganz, ganz langsam und er ist nicht gesunken. And he said, und er hat gesagt, die Geschwindigkeit ist nicht der Schlüssel, was du glaubst, ist der Schlüssel. Du musst glauben, dass das Wasser dich trägt und es wird dich tragen. Und ich bin aufgewacht. Ich habe so gedacht, wir versuchen immer so einen komplizierten Schlüssel, wenn es eigentlich ganz einfach ist. Das ist so simple, believe. Glauben. So anyhow. So Jesus is saying in John chapter 1. Jesus sagt in Johannes 1. There is something greater than a very clear and specific prophetic word of knowledge. Dass es etwas Größeres gibt als ein präzises, klares Wort zur Erkenntnis. Und das ist, was passiert ist. Sie haben Jesus gesehen in Johannes 1. As they see Jesus, they go and call a guy called Nathanael. Und als sie Jesus sehen, so gingen sie und haben einen gerufen, der Nathanael heißt. Und haben ihm gesagt, komm, wir haben den Messias gesehen. Nathanael said, what good can come from Nazareth? Und Nathanael sagt, was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? They said to him, well, just come and see. Und sie haben gesagt, ja, komm einfach und schaue. Came to Jesus. Und als er zu Jesus kam, Jesus said, oh, behold, he is a Jew without fault. Haben sie gesagt, ah, das ist ein Jude ohne Fehler. And you know, the guy was like surprised, like, you know, how do you know who I am? Und der Mann war überrascht. Von wem weißt du, wer ich bin? Von wo? A prophetic word of knowledge, very precise. Und Jesus hat ihm ein ganz spezifisches Wort der Erkenntnis gegeben. I saw you sitting under the fig tree. Er hat gesagt, ich habe gesehen, wie du unter dem Feigenbaum saßt. Wow, yeah, this has got to be the Messiah. Und jetzt sagt der Mann, wow, das muss wirklich der Messias sein. Look what Jesus said in John chapter 1, verse 50. Und schau, was Jesus sagt im 1. Johannes 50. Jesus sagt und antwortete ihm. Because I said to you, I saw you under the fig tree. Do you believe? Du glaubst, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Debaixo da figueira. And then listen to these words. Und hört diese Worte. Er sagt. Said to you, most surely hereafter you will see heaven open and angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Du wirst größeres sehen als das. Künftig werdet ihr den Himmel offen sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen. You will see greater things. Ihr werdet größeres sehen. Du wirst größeres sehen. Größeres. What are the greater things that Jesus talked about? Und was sind die größeren Dinge, die Jesus da ansprach? Open heaven and angels. Ein offener Himmel und Engel. So Jesus is saying, even though the prophetic word of knowledge is very accurate and it's important. Also Jesus sagt, auch wenn das Wort der Erkenntnis wichtig war und sehr präzis, sehr real. There is something that's greater, and that's to see an open heaven and activity of angels. Aber ist es etwas, das noch größer ist? Und das ist ein offener Himmel und Engel. Let me ask you a question. Deixa eu te fazer uma pergunta. Why do we get excited and settle for a powerful prophetic word, but not push after and chase after the greater things which is angels? Eine Frage, wieso jagen wir diesen Prophetien nach und diesen Worten der Erkenntnis, aber wir jagen nicht dem Größeren nach, was Engel sind? If you begin really to pursue angels and divinities, most pastors rebuke you. Also denk daran oder überleg dir, wenn du anfängst, Engel sehen zu wollen, dann werden dich viele Pastoren zurückpfeifen. Pastors, because I interact with angels. Und viele Pastoren waren schon ärgerlich mit mir, weil ich lehre, mit Engeln zu interagieren. Aber wenn ich ein prophetisches Wort habe, ein Wort der Erkenntnis, dann haben sie mich alle applaudiert und sagen, wow, super, du bist ein Prophet. In der Bibel. Jesus said, it's a greater thing to see an open heaven and angel going up and down, going up and down. Aber Jesus sagt, es ist etwas Größeres, wenn du den Himmel offen siehst und Engel rauf und runter siehst. Listen to me. Hör mir zu. Here's a second thing. Hier ist ein zweites Ding, etwas anderes. We all make a choice to believe that the supernatural unseen world is more real than the natural seen world. Also erstens musst du eine Entscheidung treffen, dass die unsichtbare Welt real ist und wirklich existiert. O mundo visível. Als die natürliche Welt. E a segunda chave. Und der zweite Schlüssel ist. Want to see an open heaven and angel activity. Du musst den Himmel offen sehen wollen und Engel sehen. Du musst es wollen, dich danach ausstrecken, dich danach sehnen. Pastors who told you wrong stuff, let it go. Close the door to your past and make a decision to push forward. Vergesst diese Pastoren, die gesagt haben, es sei falsch. Lass die hinter dir, mach die Türe zu und fang an, dem nachzujagen. Desperate to see the greater things, you will not see them. Weil außer du willst es, du sehnst dich danach, diese größeren Dinge zu sehen, wirst du es nicht sehen. No way. Es gibt keinen Weg dazu. People, you have so many questions. I want to interact with men. Calm down. Ja, ich weiß, Leute, ihr habt ganz viele Fragen. Entspannt euch, wir haben noch 3 mehr Lives, so wir darüber reden werden. Ich werde dir eine Grundlage geben, ich werde dir Schlüssel geben, so sei einfach geduldig. So you've got to understand that if Jesus said it's the greater thing for you to see an open heaven and angels, he wants you to experience those. Also ihr müsst verstehen, dass wenn Jesus sagt, es ist etwas Größeres, offener Himmel zu sehen und Engel, dann will er, dass ihr es erfahrt und erlebt. So inside of you, so in euch, huge and a strong and a serious desperation. Da muss eine große, eine ernsthafte Sehnen sein. Open heaven and to see angels. Danach den offenen Himmel zu sehen und Engel zu sehen. I do desire that. Aber Reinhard, ich möchte es ja. Ich strecke mich ja danach aus. Ich habe eine Frage. Have you ever sang a song that goes something like this? Hast du schon ein Lied gesungen, das etwa so ging? Heavens, öffne die Himmel, abre os céus. Öffne den Himmel. Wenn du das Lied singst, you do not believe that the heavens are open. Dann glaubst du ja nicht, dass die Himmel offen sind. If you don't believe that the heavens are open, how are you going to believe in the activity of angels? Und wenn du nicht glaubst, dass die Himmel offen sind, wie wirst du glauben an die Aktivitäten von Engeln? Atividade angelical. Think about this. Denk darüber nach. Be careful what you sing. Seid vorsichtig, was ihr singt. Next time you try to sing some kind of a song, be very careful. Ask yourself, does this fit in the finished record? Also das nächste Mal, dass ihr Lieder singt, denkt über die Worte nach. Geht das wirklich in das vollbrachte Werk vom Kreuz? We're waiting for God to open the heaven, but God is forever waiting for us to believe that the heaven is open. Wir warten die ganze Zeit darauf, dass Gott die Himmel öffnet und Gott wartet darauf, dass wir glauben, dass er sie ja geöffnet hat und offen sind. Believe that heaven is not open. Wir müssen diesen Glauben ablehnen, zurückweisen, dass die Himmel nicht offen sind. Heaven is accessible for every single Christian. Weil die Himmel sind offen und erreichbar für jeden einzelnen Christen. Every Christian lives under an open heaven and can access heaven anytime they want. Weil jeder Christ lebt unter einem offenen Himmel und hat freien Zugang dazu, jederzeit. Heaven has to be ripped open. So lehnen diese falsche Theologie ab, dass der Himmel aufgerissen werden muss. Weil, schau, was die Bibel sagt. 1. Johannes, Kapitel 2, 6. This is very, very clear. It's a... Und es ist sehr, sehr klar, es ist ein Befehl. No more than answer. It says, he who says he abides in him, he ought himself also to walk just as he walked. Er sagt, dass er in ihm bleibt, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie jener gewandelt ist. Wie ist Jesus gegangen? We read it in John 1:50. Und wir sehen es in Johannes 1:50 und 51, wo Jesus sagt: Nathanael, du wirst noch etwas Größeres sehen. Offener Himmel und die Welt, du wirst Engel sehen, die auf der Treppe hoch und runter gehen. E você verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Now, if you're supposed to walk the way Jesus. Also wenn du so gehen solltest wie Jesus ging. That means you're supposed to walk under an open heaven with angelic activity. Das heißt, du solltest unter einem offenen Himmel gehen mit Aktivitäten von Engeln. That's the commandment of the Bible. Das ist der Befehl von der Bibel. Jesus is our standard. Und Jesus ist unser Standard, nichts anderes. Jesus. So we have to understand. Also müssen wir verstehen, that if Jesus walked under an open heaven with angels all around him, so are you supposed to. Wenn Jesus unter einem offenen Himmel ging mit Engeln rund um ihn, so sollten wir auch. I'm going to tell you a little bit about my. Ich werde euch etwas über meine Geschichte erzählen. Just so that you know how I learned to interact with angels. So, dass ihr wisst, wie ich gelernt habe, mit Engeln zu interagieren. I remember long. Well, years ago. Also viele, viele Jahre zurück. Yes. You know, the Lord one day said to me. Hat der Herr mir eines Tages gesagt. He said, Reinhard. Er sagte, Reinhard. You will not be able to fulfill your purpose on this earth. Du wirst nicht fähig sein, deinen Zweck auf dieser Erde zu erfüllen. You do not learn to walk and to. To walk and work with the angels. Wenn du nicht gelernt hast, mit den Engeln zu kooperieren, zu arbeiten. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe gemacht, was Petrus gemacht hat in der Apostelgeschichte 10. Als er den Herr zurückgewiesen hat. Weil der Herr hat gesagt, Petrus, steh auf und iss diese Sachen. Und sagt, nein, ich werde das sicher nicht essen. You know, but the Lord said to me, Reinhard, you won't be able to fulfill your purpose on earth unless you learn to work and walk with angels. I said to the Lord, no, I don't want that. Dass der Herr mir gesagt hat, aber wenn du nicht lernst, mit dem Engel zu kooperieren, zusammenzuarbeiten, dann wirst du den Zweck auf der Erde nicht erfüllen, habe ich gesagt, nein, das will ich nicht. Wieso möchten die Leute nicht mit den Engeln arbeiten und kooperieren? Ich kann dir sagen, wieso. Ich habe dem Herrn gesagt, Herr, ich liebe dich so sehr. Ich will den Fokus nicht verlieren. Ich will nicht meinen Fokus auf die Engel setzen. Ich will, dass du mein Fokus bist. And you know, when I said this to the Lord very sincerely. Und als ich dies so ernsthaft dem Herrn gesagt habe, wisst ihr, was er mir gesagt hat? Your answer is very offensive. Reinhard, hat er gesagt, deine Antwort ist sehr beleidigend. I was shocked. Ich war schockiert. I'm trying to be a really good Christian to tell Jesus that I only care about him, and he tells me that's offensive. Ich habe versucht, ein guter Christ zu sein und Jesus zu sagen, dass ich nur meinen Blick auf ihn richten will, und dann sagt er mir, ich sei beleidigend. It's like, ele fala que isso é ofensivo. It's like, I thought he would be proud. Eu achei... Ich dachte wirklich, er wäre stolz auf mich. Ryan, I was just testing you about this interaction with angels. I'm really proud of it that you don't want to do this and only I am the important one to you. Ich habe gedacht, er würde sagen, Reinhard, ich wollte dich nur prüfen, ob du, wie du reagieren würdest. Es ist super, dass du deinen Blick nur auf mich richten willst. Das ist gut. He said, that's offensive. Aber anstatt dem hat er gesagt, das sei beleidigend. Why is this offensive, Lord? Ich habe ihn gefragt, wieso, Herr, ist das beleidigend? Religious. Und er hat mir gesagt, you're rejecting my gifts. Das ist, weil du meine Gaben zurückweist. Just to praise me. Es gibt Engel, die kreiert waren, die erschaffen waren, einfach zu mich anbeten. Angels have been created to serve you and you are rejecting the gift of gift. Aber es gibt Engel, die erschaffen wurden, um dir zu helfen, mir zu dienen und du weist das zurück. Und der Herr sagt, created angels to serve you and help you fulfill what I want to do on earth and you rejected it. Ich habe etwas überlegt, was ich Engel gemacht habe, um dir zu dienen und dir zu helfen und du bist das am zurückweisen. Oops, that's very proud. Ich habe realisiert, wow, das ist ja wirklich stolz. So I said, Lord, I'm sorry. So habe ich gesagt, Herr, es tut mir leid. I didn't really want to offend you. Ich wollte dich nicht beleidigen. Es tut mir so leid. I said, will you please teach me then to work and to walk with my angels? Würdest du mir also bitte lernen, mit den Engeln zusammenzuarbeiten? So that's how my journey started. Und das ist, wie mein Weg begonnen hat. Then I began to see angels, I began to hear the Lord about angels, I began to hear the angels. Und dann fing ich an, Engel zu sehen oder sie zu hören. Journey began, it was a beautiful journey. Und es war ein wunderbarer Weg. Another Linda. Look at what the Bible clearly says. Schau, was die Bibel ganz klar sagt. In Hebrews chapter 1, verse 13. In Hebräer 1, 13. It says, but to which of the angels has he ever said? Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt? The comments of people, we've left them for over half an hour now. It's time to. Wir stellen mal die Kommentare ab. Wir haben jetzt eine halbe Stunde sie angelassen. Angels, he ever said, sit at my right hand till I make your enemies your footstool. Zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setz dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Feinde? Schau, wie es weitergeht. Are they not all ministering spirits? Sent out for those who inherit salvation. Sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen? Schau! Die Bibel sagt, dass die Engel dienstbare Geister sind ausgesandt zum Dienst um derer Willen, welche das Heil erben sollen. Was meint das? It's very, very simple. Es ist ganz einfach. Number one, the word ministering, it means to serve. Erstens, das Wort dienstbare Geister heißt zum Dienen. The Bible says that the angels are servants. They are serving us. Also die Bibel sagt, die Engel sind Diener. Sie dienen uns. The word here, it means, literally it means like this. Und das Wort hier meint wirklich, it says they are all ministering spirits sent forth to minister for those who will inherit salvation. Weil wenn es hier heißt, dass sie alle dienstbare Geister sind, ausgesandt zum Dienst, a servir os herdeiros da salvação. The word it says to serve means, also das Wort, das heißt zum Dienst, um der Willen. To serve, especially to execute the commandments of others. Also das heißt zum Dienen, um Befehle auszuführen, die sie bekommen, die sie kriegen. To executar ordenanças de outros. So angels are spirits, their purpose is to execute the commandments that we give them. Also Engel sind dienstbare Geister ausgesandt, um die Befehle auszuführen, die wir ihnen geben. Das ist was damals a ist. Look at this. Schau mal das. If they are ministering spirits, they're supposed to serve us. Wenn sie dienstbare Geister sind, die uns dienen sollen, means that every time I need to be served, there should be angel activity in my life. Also das heißt, dass jedes Mal, wenn ich gedient werden muss, dann sollte es Engelaktivitäten in meinem Leben haben. Denk darüber nach. Angels go up and down. They're always around. They're always busy. Ja, das ist, wieso Jesus sagte, die Engel gehen rauf und runter, weil es hat immer Engelaktivitäten. Lord, okay, teach me. Und so habe ich gesagt, okay, Herr, dann bin ich. That I have 17 angels. Und der Herr hat mir gesagt, dass ich 17 Engel habe. Always at my disposal. Yes. Und sie sind immer zu meiner Disposition. It's an incredible, great stuff with the angels. Und da, ich habe schon ganz unglaubliche Dinge gesehen mit den Engeln, schon lustige Sachen. They've been kind of playful with me at times. Sie haben manchmal sogar spielerisch sind sie mit mir umgegangen. Sie haben mein Leben gerettet. Sie haben das Leben meines Sohnes gerettet. Sogar haben sie meinen Hund gerettet. Aber sie haben mir grundlegende Lektionen erteilt, die ich sonst nicht lernen konnte. Living my life without the angels around me. Und ich könnte mir nicht mehr vorstellen, mein Leben ohne die Engel um mich herum zu leben. Und ich habe eine Frage. De quem foi a da existência dos anjos? Mine? Minha? Aber wem war die Idee über die Engel? Meine? Nein. Deine? Nein. Oder deiner Pastoren? Nein, es war Gottes Idee. God's own idea was to create angels to serve you. Es war Gottes eigene Idee, Engel zu kreieren, die uns dienen. One human being, one day said, God, our life is pretty messed up. Can you create some angels to help us? Es war nicht ein Mensch, der auf einmal gesagt hat, unser Leben ist ein bisschen durcheinander, wir werden Engel kreieren, die uns helfen. Because God wanted it this way. Es war Gottes eigene Idee, weil er es auf diese Art wollte. Did angels to serve you? Also wenn Gott Engel wollte, um uns zu dienen. Every time you don't experience angelic activity, you're actually outside of what God wants. Also jedes Mal, wenn du nicht Aktivitäten von Engeln erlebst, dann bist du außerhalb von dem, was Gott wollte. Staggering thought. Und das ist doch eigentlich ein krasser Gedanke, oder? You know, God loves the angels. Und wisst ihr, Gott liebt die Engel. Us to love them too. Und er will, dass wir sie auch lieben. And he wants us to understand that the angels and me, we are both on the same team, happily together serving the Lord. Und er möchte, dass wir verstehen, dass die Engel und wir im gleichen Team sind, zusammen ihn im Dienen. Say something which doesn't even make sense. Ich habe schon Leute gehört, die etwas gesagt haben, was nicht mal Sinn macht. Und das ist so. In the new covenant, everything has been given to us through Christ. We don't need angels. Aber wir sind doch im neuen Bund. Das heißt, alles ist uns gegeben worden durch Christus. Das heißt, wir brauchen keine Engel mehr. You too, so that's why you need them. Ja, aber die Engel wurden ja kreiert für dich. Deshalb brauchst du sie. Need including the angels. Alles ist dir gegeben worden, auch die Engel. You know, it's really interesting how weird idea people have when we talk about the angels. Es ist so interessant, wie komische Ideen da umherschwirren, wenn es auf zu den Engeln kommt. Makes sense if you think logically. Die nicht mal Sinn machen, wenn man logisch überlegt. Oh, Christians need to learn, I guess. Some Christians don't. Wisst ihr, was die Christen lernen müssen? Einfach den Verstand gebrauchen. I think how weird stuff Christians believe. Wenn ich denke, wie komische Dinge Christen glauben, da denke ich, ihr braucht nur ein bisschen Menschenverstand, dann geht es, ein bisschen Verstand. Ich habe viele Diskussionen mit vielen Pastoren. Und ich sage ihnen, wisst ihr, ihr dürft glauben, was ihr wollt, und ich glaube, was ich will. Weil ich denke, es ist total sinnlos, diese endlosen theologischen Debatten zu führen. Na verdade, de ficar tendo essas discussões teológicas infindáveis. Who are the leaders and pastors who talk? Oh, you should be right. Wer sind diese Pastoren und Leiter, die sagen, oh, du sollst nicht mit Engeln interagieren? Es ist einfach, weil sie noch nie erfahren haben. Deshalb reden sie so. Aber ich habe schon gehört, wie Leute sehr crazy Sachen über Engel sagen. Aber einfach, weil Leute crazy Sachen machen, heißt es nicht, dass wir die Engel ignorieren sollten. Ich verstehe nicht, wieso die Christen immer reagieren müssen. Like they always have this weird idea that not use is the right answer. Weil da die Idee rumgeht, dass etwas nicht gebrauchen ist die richtige Antwort zum Missbrauch. Resposta correta para o abuso. Aber es macht ja keinen Sinn. Look how many lives and marriages are destroyed. Schaut mal, wie viele Ehen und Leben zerstört sind wegen Sex. So let's all stop. Also, lasst uns alle aufhören, Sex zu haben. Problem with my wife. Weil dann habe ich keine Probleme mit meiner Frau. It's like, You're gonna mess up my marriage. Aber du könntest viele Ehen zerstören. If that's your idea, wenn das deine Idee ist. Okay, nobody has any sex. Okay, niemand mehr hat Sex und dann ist alles gut. No, it's been abused, but in the right context is. Nein, es wurde missbraucht, aber im richtigen Kontext ist es gut und wichtig. Angels, the same thing. Yes, people have made a mess. People have done some stupid. Und mit den Engeln ist es das Gleiche. Ja, es wurde missbraucht und Leute haben dumme Sachen gemacht. That does not authorize us to ignore that God gave us angels. Aber das erlaubt uns nicht zu denken, also zu ignorieren, dass Gott Engel gegeben hat, um mit ihnen zusammenzuarbeiten. So viele Pastoren haben mir schon geschrieben und gesagt, Reinhard, wir sollten nicht mit Engel interagieren. Und wisst ihr, was ich ihnen sage? Und ich antworte ihnen, ja, aber ihr sagt doch, ihr interagiert ständig mit ihnen und sagt euren Leuten, mit ihnen zu interagieren. Und ich sage, nein, sicher nicht, das würden wir nicht machen. Und ich sage, ja, sicher macht ihr das. Oder was macht ihr, wenn ihr für ein Treffen mit Gott euch vorbereitet? You teach your team how to cast. Dann lernt ihr euer Team, wie die Dämonen auszutreiben. In fact, most of the demons in the castle are not. Und die meisten Dämonen die in diesen Momenten sind nicht mal Dämonen. But it makes you feel. Aber es macht euch gut. Scream and make you little like whatever and think you cast out a demon. Aber es lässt euch gut fühlen, wenn die Leute da schreien und so und ihr habt das Gefühl, wow, jetzt habe ich einen Dämon ausgetrieben. Faz aquela gritaria, você expulsa o demônio e isso te faz bem. You know, when I've been to the castle, when I see this stuff, you know, when little people in the eye, I said. Stop. Aber wenn ich an diesem Treffen war und das so passiert ist, dann habe ich die Leute in die Augen gesagt und gesagt, hör mal auf. Und sie haben aufgehört. So, ihr könnt den Unterschied machen, ob es ein Dämon ist oder Emotionen. Und du kannst so viele Emotionen haben, wie du willst. Aber denke mit mir, mein Freund. Wie vielen von uns wurden gelernt, Dämonen auszutreiben, indem wir zu ihnen reden und sagen, sie müssen gehen? Demons. Dämonen sind gefallene Engel. So what do you do when you tell a demon to go? You will interact. Also was machst du, wenn du Dämonen sagst zu gehen? Du interagierst mit Engeln. How many pastors have said when the devil stands against you, you just. Und wie viele Pastoren sagen, wenn der Teufel gegen dich kommt, dann musst du ihn einfach zurückweisen? But he's. Aber er ist ja auch ein gefallener Engel. So why do you interact with a fallen angel, but you don't want to. Also wieso willst du mit gefallenen Engeln interagieren, aber nicht mit dem guten? Denk einmal darüber nach. We have so focused on the bad fallen angel and completely ignored the good angels that are all around us. Wir haben so fokussiert auf diese gefallenen Engel, aber wollen nicht interagieren mit den guten Engeln. Do you know there are people who they know the principality over them? Es gibt Leute, die diese Hauptdämonen über ihre Kirche kennen. I was recently at a church. Ich war vor kurzem in einer Kirche. Going through a little crisis. Und die gingen durch eine kleine Krise. Und ich war da, um zu versuchen zu helfen in der Krise. I heard these words over and over. Und ich hörte diese Worte immer und immer und immer wieder. These are the two strong demons. Diese sind die beiden starken Dämonen über unserer Kirche. Yeah. You know, and the pastor kept. Und der Pastor, der wusste ihre Namen. No, he says it's demonios. You know, und ich habe so für mich gedacht. It's really funny. We know the names of the demons, but we don't know the names. Es ist lustig. Wir wissen die Namen dieser Dämonen, aber nicht die Namen der Engel. If a pastor says these two demons are the strongholds in the church, that's. Wenn der Pastor sagt, diese zwei Dämonen sind die Starken in dieser über dieser Kirche, dann ist alles okay. Somebody will stand up and say these two angels, and he names them and say these are the angels that are. Aber was würde passieren, wenn ein Pastor sagen würde, diese zwei Engel sind mit uns, sie dienen uns und sie benennen könnte bei Namen. Ist es nicht spannend, dass wir mit den Bösen interagieren sollen, aber mit den Guten sollen wir nicht interagieren? Wieso sind wir so komisch geworden? Why it becomes so strange in our understanding of the things we believe? Was ist so komisch geworden in diesen Dingen, die wir glauben? Why do we go into spiritual warfare in the heavenly places with all the powers and principalities? Wieso gehen wir in diesen geistlichen Kampf in die himmlische Regionen mit diesen Gewalten und Mächten. Und dann sagen wir, wow, er ist ein richtiger Kämpfer. She's such a powerful warrior. Wie viele Male haben Leute mir schon gesagt, wow, sie ist so eine machtvolle Kämpferin? She's such a powerful warrior. Ich fragte, wieso ist sie so eine kräftvolle Kämpferin? Oh, she knows all the demons that she fights. Wow, sie weiß die Namen aller Dämonen, mit denen sie kämpft. She doesn't even know a single angel that's with her. Aber sie kennt nicht mal einen einzigen Engel. She doesn't know a single name. Und sie kennt keinen einzigen Namen von einem Engel. What happened? Was ist passiert? I believe you've been tricked. Ich glaube, wir wurden verführt. So fooled to focus on the bad guy that we've completely ignored the good guy. Wir haben uns so fokussiert auf diese Bösen, auf diese Dämonen, dass wir die Guten ignoriert haben. You shouldn't interact with the angels. God does that. Reinhard, wir sollten nicht mit den Engeln interagieren. Gott macht das. So lustig. How people just take out some scripture from the Old Testament somewhere that they don't even know where it's written. Wie die Leute einfach eine Schrift vom Alten Testament nehmen, meistens wissen sie nicht mal, wo es geschrieben steht, und dann sagen sie, die Bibel sagt, God gives charge to his angels. Gott gibt Befehle seinen Engeln. Well, that's fine. Okay, das ist okay. Aber schau mal diese Schrift an. It says that the angels obey God's word. Die Bibel sagt, dass die Engel Gottes Wort gehorchen. Psalm 103, verse 20. Psalm 103, 20. It says, bless the Lord, you his angels, who excel in strength, who do his work, heeding the voice of his word. So, es sagt dort, Psalm 103, 20. Listen to this scripture. Escute essa escritura. Hör diesen Vers. Bendigo ao Senhor. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. The angels obey the word of the Lord. Was ist nur ein Haupt? Sie gehorchen dem Befehl seines Wortes. Ja, sicher tun sie das. When I prophesy. Wenn ich prophetisiere. Do I speak my word or do I speak God? Rede ich meine Worte oder die Worte Gottes? Yes. Whose words are they? Welche Worte sind das? If they are my words, why do I still prophesy? So wenn es meine Worte sind, wieso sollte ich dann prophetieren gehen? Why do you even want to get a prophecy from me? Und wenn es meine Worte sind, wieso willst du eine Prophetie von mir? Just go to anybody and say, hey, say something. Du kannst ja zu irgendjemandem gehen und sagen, hey, sag mir etwas. You want a prophecy? Aber wisst ihr, wieso ihr eine Prophetie wollt? Weil ihr glaubt, dass durch meinen Mund Gott spricht. And you're right. Und du hast recht, das ist so. Er spricht durch meinen Mund. But he's supposed to speak through your mouth. Und er sollte auch durch deinen Mund sprechen. If God speaks through my mouth, wenn Gott durch meinen Mund spricht, it's God's word. Dann ist es das Wort Gottes. So the angels obey whose commandments? So, welche Befehle gehorchen die Engel? Gottes. Obey God's word if it comes out of God. Aber sagt es hier, dass die Engel nur seinem Wort gehorchen, wenn es aus seinem Mund kommt. It does not say that. It simply says they obey his word. Nein, es sagt nicht das. Es sagt einfach, dass sie den Befehle Gottes gehorchen. His word is that they are my servants. Sein Wort ist, dass sie meine Diener sind. They are my servants. I'm going to tell my servants what to do because that is now what God is saying. Also, wenn es meine Diener sind, dann sage ich meinen Diener, was sie tun sollen, denn das ist, was das Wort Gottes sagt. I'll give you a very simple example. Und ich werde dir ein Beispiel geben. Imagine that you are a very busy mother of five children. Stell dir vor, du bist eine Mutter von 5 Kindern. Don't bother. You're very stressed. Und du bist sehr gestresst und hast viel zu tun. And you don't even know how to keep your house up. Und du arbeitest und weißt nicht mehr, wie dein Haus instande zu halten. Und ich habe große Barmherzigkeit mit dir und das ist, was ich mache. Ich sage, weißt du, ich mag dich wirklich. I'm gonna help you out here. Und ich sage, ich helfe dir. I'm going to send you a servant that's going to work for you 7 days a week. Ich werde dir einen Diener senden, der 7 Tage in der Woche für dich arbeitet. Und ich werde ihn bezahlen. Yeah, I will send him to your house at 8 o'clock. Am Montag werde ich dir ihn senden, um 8 Uhr morgens. They're going to be there available for you. They're your servants. I have already paid them. Und er wird der sein, er wird dir helfen, dich unterstützen. Ich habe schon bezahlt. Und ich sende ihn. So you're all excited. Also du freust dich. So Monday morning, that servant stands in your house. Am Montagmorgen ist dieser Diener da, vor deiner Haustüre. How does the servant know what to do? Und wie weiß dieser Diener, was er tun soll? If you don't give him orders, he's gonna sit there the whole day not knowing what to do and nothing will happen. Wenn du ihm nicht Befehle gibst, dann wird er dort sitzen und den ganzen Tag nicht wissen, was er tun soll. Are you defying me, who has sent the servant and paid for it by giving the servant orders? Soll ich jetzt, der diesen Diener geschickt hat, ihm die Befehle geben? In fact, you are pleasing my heart if you make the most use of the servant. Nein, es gefällt mir, wenn du den Diener wirklich anstellst und einspannst. Und das ist das Gleiche mit den Engeln, die Gott gesandt hat. Er hat sie gesandt. Und Jesus hat bezahlt am Kreuz. Now they're waiting for you to tell them what to do. Und jetzt warten sie auf dich, dass du ihnen sagst, was sie tun sollen. You know, once God began to really speak to me that I have to learn to work and walk with my angels. Und als Gott angefangen hat, mir zu erklären, dass ich mit meinen kooperieren soll mit meinen Engeln. Das war meine Herzenshaltung. Herr, ich möchte lernen. Please, will you teach me? Por favor, your pardon. Ich möchte glauben. I just really want to learn. Lehre mich. Es ist egal, was es mich kostet. Ich möchte wirklich lernen. Und er hat mich gelernt. I was very cautious. Am Anfang war ich sehr vorsichtig. The reality choice in the spiritual world is completely real. God wants me to interact with my angels. Aber einmal, als ich die Entscheidung getroffen habe, dass diese geistliche Welt Realität ist, habe ich angefangen, ihnen Befehlen zu geben und gesagt, was sie tun sollen. Und wisst ihr, wie viele Male ich ihnen gesagt habe, ich brauche diese Summe Geld, und sie kamen und brachten mir diese Summe Geld. And God actually told me through a prophetic dream that the angels must be given orders in order to bring the provision that belongs to them. Und der Herr hat mir durch einen Traum gezeigt, durch einen prophetischen Traum, dass sie Befehle brauchen, um mir die Dinge zu bringen, die ich brauche. Employment angels are all around us because we've got the wrong theology. Und es ist unglaublich, wie viele Engel, die nichts zu tun haben, rundum herum sind, weil wir die falsche Theologie haben. Ich möchte euch eine wahre Geschichte erzählen. Es war ein junger Mann, er war 16, und seine Eltern haben mich gefragt, ihn ein bisschen zu coachen. Ich habe das gemacht. Er kam mit auf ein paar Reisen mit mir. Wir haben geredet über die Engel, wie mit ihnen zu interagieren, wie mit ihnen zu arbeiten. Und eines Abends, er war zurück bei seinen Eltern. Und sie hatten einen Gottesdienst, und er war sehr spät fertig, spät am Abend. Und sie haben in einer Wohnung gewohnt. Und sie kamen nach Mitternacht an. Und sie haben versucht, die Türe von dem Haus zu öffnen, in dem sie eine Wohnung haben, und es ginge nicht. Weil jemand hat den Schlüssel reingesteckt, und es ist abgebrochen, und sie konnten es nicht mehr auftun. Sie haben versucht reinzugehen, und sie konnten es nicht. So that 16-year-old kid, also dieser junge 16-Jährige hat den Eltern gesagt, ich mache das, lass mich. Und er hat gesagt, mein Engel, komm hier und hilf mir bei diesem Problem, sodass wir reingehen können. Niemand hat dieses Schlüsselloch angerührt. Also keiner, den man sehen konnte. Suddenly the whole lock just dropped to the ground. Auf einmal ist das ganze Schloss auf den Boden gefallen, und sie konnten reingehen. Und wisst ihr, was das Unglaubliche daran war? Parents rebuked the son. Die Eltern haben den Jungen zurechtgewiesen, weil er mit den Engeln geredet hat. Hey, du kannst nicht mit den Engeln reden. Doch, ich kann. Reinhard hat gesagt, ich könne. But they still didn't like that. Aber sie haben es nicht gemocht. Sie fanden es gar nicht toll. Aber du könntest ja glauben, dass wenn da ein Engel kommt und dich aus der Patsche rettet, dass du dankbar sein könntest. Religion has messed up so much in our life. Religion hat in unserem Leben so viel durcheinander gebracht. So viel. I felt so many incredible things happen because I told the angels, go ahead and do that. Und ich habe so viele unglaubliche Sachen, die mir passiert sind, weil ich den Engeln gesagt habe, mach das. He put money on the table right in front of me, smiled and left. Ich hatte einen Engel, der Geld auf den Tisch vor mich legte und wegging und mich anlachte. Und eines Tages war ich in meinem Zimmer und er sagte mir, he was smiling and he said, Reinhard, thank you so much, I've come to thank you. Er lachte und sagte, Reinhard, danke so fest. Und ich sagte, wieso dankst du mir? I want to thank you, I'm so thankful for you. Und ich habe gesagt, nein, ich danke dir, ich bin so dankbar für dich. Und hör zu, was er da gesagt hat. Reinhard, I've come to thank you. Er hat gesagt, Reinhard, ich komme, um dir zu danken. Because we angels love it when you keep us so busy. Weil wir Engel, wir lieben es, wenn du uns so beschäftigst. I like that. Ich mochte das. Wieso mag ich das? Because it proved to me that the Bible is true. Weil es beweist mir, dass die Bibel wahr ist. They are spirits, they are servants, they are sent out to serve me. Ja, das Geister, dienstbare Geister, die ausgesandt sind, um mir zu dienen. They love it when they can serve and fulfill the purpose of God. Und weil sie Gott so lieben, lieben sie es, den Zweck Gottes zu erfüllen. Serve me. Und das heißt, mir zu dienen. Around you that are waiting to serve. Es gibt Engel um dich herum, die warten, dass sie dir zudienen können. Und während du wartest, dass Gott ihnen sagt, was sie tun sollen, warten sie auf dich, dass du ihnen sagst, was sie tun sollen. Und ich werde mit dieser letzten Geschichte beenden und dann hören wir auf. Ich muss schlafen gehen. So, this is a true story. Das ist eine wahre Geschichte. Also vor ein paar Jahren habe ich auch Lives gemacht über Engel. Und dann ein bisschen später ging ich nach Madrid. Und ich war fertig mit der Konferenz, wo ich gepredigt habe, und eine junge Frau rannte mir nach. Sie war anfangs 20. Und sie sagte mir, Reinhard, können wir zusammen reden? Und ich sagte, ja, sicher. Und da ist, was sie mir sagte. She said, once a year we have this special big festival in the city of Madrid. Und sie sagt, einmal im Jahr haben wir ein Festival in Madrid und dort hat es ganz viele junge Leute, Drogen, Alkohol. I wanted to go there to evangelize. Und ich wollte dorthin gehen, um zu evangelisieren. Then, as I got to this place with thousands of young people, und als ich an den Ort kam mit tausenden von jungen Leuten, I saw how a young man began to beat this young girl. Da sah ich, wie ein junger Mann eine junge Frau zusammenschlagen wollte. Und ich wollte dieser Frau helfen, dieser jungen Mädchen. Like an invisible hand stopped me. Aber ich hatte das Gefühl, dass eine unsichtbare Hand mich zurückhielt. So habe ich mir gedacht, das muss ein Engel sein. Er schützt mich, dass ich nicht zusammengeschlagen werde. Und dann hat sie gesagt, oh, ich habe gerade Reinhard gehört, wie er in diesem Live gelehrt hat. I might not be able to go there, but you can. Yeah. Und sie hat gesagt, Engel, vielleicht kann ich nicht gehen, aber du kannst. And stop that fight now. Geh dorthin und stoppe diesen Streit. Und sofort war alles okay und der junge Mann war wieder friedlich und alles war gut. Und die geistliche Welt ist so real. Und etwas Größeres als Worte der Erkenntnis sind Aktivitäten von Engeln in unserem Leben. Und wenn Jesus mit Engelaktivitäten gearbeitet hat, dann sollst du das auch. Und du solltest lernen, mit Engeln zu gehen, zu arbeiten. So bleib mit uns, Mittwoch, Donnerstag. Wir werden dir lernen, wie ganz praktisch mit Engeln zu interagieren. Thank you guys. Danke, Leute. Tomorrow. Bis morgen.